Byte FM. Es ist 23 Uhr. So wurde ihr 75. Geburtstag gefeiert. Das Datum 7. November 2023 markiert den 80. Geburtstag von Joni Mitchell, der vielleicht bedeutendsten Singer-Songwriterin der Popgeschichte. Es ist eine kleine Feierstunde für Joni die Große. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit einer Würdigung von Joni Mitchell aus Anlass ihres 80. Geburtstages. Sie ist eine großartige Sängerin, begnadete Songschreiberin und überragende Songpoetin. Ihre Songtexte haben zum Teil literarische Qualität und werden von vielen Kennern mit den Lyrics des Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan verglichen, von manchen gar auf die gleiche Stufe gestellt. Der Schwerpunkt dieser Sendung zu ihrem 80. Geburtstag soll deshalb auch ihrer Songdichtung gelten, mit dem Versuch, ein paar ihrer wichtigsten Songtexte angemessen zu übersetzen. Ursprünglich wollte die junge Roberta Joan Anderson, wie ihr Mädchenname lautet, Malerin werden. Doch das Kunststudium warf sie hin, weil sie nur Technik lernte und sich in ihrer Kreativität behindert fühlte. Sie entdeckte die Musik, lernte Gitarre und Klavier zu spielen und begann eigene Songs zu schreiben, gemäß ihrem Wahlspruch »If you can paint with a brush, you can paint with words«. Und sie konnte es wirklich, mit Worten Bilder zu malen. Und sie entwickelte sich rasant als Lyrikerin, als Komponistin und als Gitarristin. Sie experimentierte mit offenen Gitarrenstimmungen, verband ihre Folk-Herkunft mit arriviertem Jazz und kreierte komplexe Harmoniestrukturen und ausgreifende, höchst originelle Melodielinien, die sie mit ihrer 4-Oktaven-Stimme unvergleichlich sang. Insgesamt betrachtet kann man feststellen, sie hat ein eigenes, unverwechselbares Joni Mitchell-Musikgenre hervorgebracht. Insbesondere auch wegen ihrer außergewöhnlichen Songtexte mit genauen Beobachtungen, auch gesellschaftskritischen Kommentaren, aber immer poetisch formuliert und mit Wärme, Würde und Weisheit ausgedrückt. In ihrem bis dato letzten Studioalbum »Shine« von 2007 analysiert sie kritisch den Stand der Dinge im Song »Strong and Wrong«, der in manchen Zeilen ungemein aktuell ist. Im Text heißt es »Stark und falsch«. Du gewinnst, nur weil es schon immer so war. Männer lieben den Krieg, das sagt uns die Geschichte. Ein Massenmordgeheimnis, stark und falsch. Du verlierst alles ohne das Herz. Du musst ein Rotkehlchen singen hören. Wo sind all die Singvögel geblieben? Ich höre nur fliegende Krähen. Singende Macht ist richtig. Macht ist richtig. Der Beginn des Menschen kam langsam. Über Tausende von Jahren. Und hier sind wir nun und beten immer noch an unser eigenes Ego, stark und falsch. Was ist Gottes Wille? Vorwärts, christliche Soldaten, oder du sollst nicht töten? Aber Männer lieben den Krieg. Aber ist es das, wofür Gott steht? Thank you. is for. A mass murder mystery. History. History. Strong and wrong. You lose everything. Eine edle Songkomposition, wunderbar arrangiert, geschrieben von Joni Mitchell für eine Ballettchoreografie des kanadischen Alberta Ballets in Calgary, veröffentlicht in ihrem bis dato letzten Studioalbum Shine von 2007. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Joni Mitchell eigentlich vom Musikbusiness schon zurückgezogen, was auch an ihrem angeschlagenen Gesundheitszustand lag und an Problemen mit ihrer Gesangsstimme. Sie konnte die hohen Töne ihrer eigenen berühmten Songkompositionen aus den 60er und 70er Jahren nicht mehr erreichen. Später hatte auch noch ein Schlaganfall ihr Sprachzentrum, ihre vokale Artikulationsfähigkeit arg in Mitleidenschaft gezogen. Dazu kam noch eine mysteriöse Haut- und Nervenkrankheit, die ihr das aktive Musikmachen fast unmöglich machte. Doch sie wollte den gesundheitlichen Niedergang nicht akzeptieren, auch nicht den Rückzug in die beginnende Isolation. Sie lud alte Freunde zu sich in ihr Haus im Laurel Canyon in Kalifornien ein. Es entwickelte sich eine kontinuierliche Reihe von sogenannten Joni Jams, Live-Musik-Sessions, zu denen alte Weggefährten zusammenkamen und gemeinsam Musik machten. Das freute und animierte Joni Mitchell so sehr, dass sie wieder begann, selbst zu singen und Gitarre zu spielen und sogar Lust bekam, wieder live aufzutreten, was dann auch im Juli 2022 beim Newport Festival geschah und zuletzt am 2. März 2023, als ihr der Gershwin-Preis 2023 für ihr Lebenswerk überreicht wurde, innerhalb eines Konzertes in Washington, D.C., bei dem sie auftrat, umgeben von Stars und Kolleginnen wie Brandi Carlile, Annie Lennox, Angelique Kidjo, Herbie Hancock, Dana Crawl, Cyndi Lauper, Graham Nash, James Taylor, Marcus Mumford und anderen. Joni Mitchell sang George Gershwins Summertime und war Teil des All-Star-Aufgebots bei ihrem eigenen berühmten Song Big Yellow Taxi. Die letzte Zeile, They put up a parking lot, sang Joni Mitchell selbst in tiefer Stimmlage bei dieser All-Star-Version ihres großen Songs Big Yellow Taxi, live aufgeführt im März 2023 bei der feierlichen Zeremonie der Überreichung des Gershwin-Preises der Library of Congress in Washington an Joni Mitchell. Und wie man hörte, wurde sie vom Publikum überschwänglich gefeiert. Nicht unbedingt wegen der kompositorischen Raffinesse, sondern vor allem wegen der Originalität des Textes wurde Big Yellow Taxi Joni Mitchells Signatursong. Nicht zuletzt wegen der genialen Songzeilen »Sie haben das Paradies asphaltiert und einen Parkplatz angelegt« und »Scheint es nicht immer so zu sein, dass du erst weißt, was du hattest, wenn es weg ist?« Im Text dieses ersten umweltkritischen Ökotextes von 1970 heißt es, »Sie haben das Paradies gepflastert und einen Parkplatz angelegt, mit einem rosafarbenen Hotel, einer Boutique und einem Swinging Hotspot. Scheint es nicht immer so zu sein, dass man nicht weiß, was man hat, bis es weg ist? Sie fällten alle Bäume und stellten sie in ein Baummuseum und jetzt verlangen sie von den Leuten einen Dollar, nur damit man sie sehen kann. Hey Farmer, lass das DDT weg. Gib mir Flecken auf meinen Äpfeln, aber lass mir die Vögel und Bienen, bitte. Spät letzte Nacht hörte ich die Fliegengittertür zuschlagen und ein großes gelbes Taxi nahm meinen alten Herrn mit. Scheint es nicht immer so zu sein, dass man nicht weiß, was man hat, bis es weg ist? Sie pflasterten das Paradies und bauten einen Parkplatz. Neben ihrem Folksong-Klassiker Both Sides Now gehört Big Yellow Taxi zu den meistgecoverten Songs einer Singer-Songwriterin in der Geschichte der Popmusik. Die australische Jazz-Fusion-Bassistin, Sängerin und Songschreiberin Tal Wilkenfeld überzeugte mit einer funky Neufassung des Markenzeichensongs von Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Zu den ganz großen Songs von Joni Mitchell zählt ihr Frühwerk The Circle Game, geschrieben schon 1966. Das Werk wurde zunächst durch die Version von Buffy St. Marie 1967 und ein Jahr später in der Interpretation von Tom Rush bekannt. Diesen ihren sensiblen Song über die, wie im Zeitraffer-Tempo verdichtete Lebensgeschichte ihres beispielhaften Protagonisten vom Kind zum Mann, nahm Joni Mitchell erst 1970 selbst auf für ihr Referenzalbum Ladies of the Canyon. Im Text von The Circle Game heißt es: Gestern kam ein Kind und staunte. Es fing eine Libelle in einem Gefäß. Es war ängstlich, als der Himmel voller Donner war, und es weinte, wenn ein Stern fiel. Und die Jahreszeiten kommen und gehen, und die bemalten Ponys gehen auf und ab. Wir sind gefangen im Karussell der Zeit. Wir können nicht zurück. Wir können nur schauen, zurückschauen, woher wir kamen, und laufen immer rundherum im Kreis. Dann lief das Kind 10-mal durch die Jahreszeiten, schlitterte über 10 klare, gefrorene Bäche. Worte wie, wenn du älter bist, müssen es beruhigen. Und Versprechungen auf irgendwann füllen seine Träume. 16 Frühlinge und 16 Sommer sind vergangen. Wagenräder werden zu Autorädern in der Stadt. Und sie sagen, lass dir Zeit, es dauert nicht mehr lange,

behind from where we came and go round and round and round in the circle game. And go round and round and round in the circle game. Seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go round. So cool. So the years spin by, and now the boy is 20. Though his dreams have lost some grandeur, coming true, there'll be new dreams. Maybe better dreams and plenty before the last revolving year is through. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go round and round and round. Round and round. Das war hier als Kontrast angefügt an die Original-Folk-Aufnahme von 1970 Joni Mitchells orchestrale Neubearbeitung von The Circle Game für ihr Album Travelogue von 2002. Der folgende Song wurde fast stiefmütterlich von ihr behandelt. Schon 1966 geschrieben, erschien der Song Urge for Going erst 1972 als Rückseite ihrer Single You Turn Me On, I'm a Radio. Aber der Song muss ihr sehr wichtig sein, denn ihrem Songtextbuch The Complete Poems and Lyrics von 1997 hat sie diesen Song prominent vorangestellt. Wie wichtig dieser Song auch für andere Künstler war, belegt die Zahl von 128 bekannten Coverversionen. Der Song handelt von den Wintern in Saskatoon in Kanada, wo Joni Mitchell aufwuchs, einer Stadt mit extremen Temperaturen, warmen Sommern und eisigen Wintern. Im Songtext heißt es: Ich bin heute aufgewacht und fand den Frost auf der Stadt sitzen. Er schwebte in einem gefrorenen Himmel, dann verschlang er den Sommer. Wenn die Sonne verräterisch kalt wird und alle Bäume in nackter Reihe zittern, habe ich den Drang zu gehen, doch ich scheine nie wirklich zu gehen. Ich bekomme den Drang zu gehen, wenn das Wiesengras braun wird, der Sommer vergeht und der Winter naht. Ich hatte einen Mann im Sommer, er hatte sommerbraune Haut. Und kein anderes Mädchen in der Stadt konnte das Herz meines Liebsten gewinnen. Doch als die Blätter fielen und vom tyrannischen Wind mit dem Gesicht nach unten in den Schnee gedrückt wurden, bekam er den Drang zu gehen. Und ich musste ihn gehen lassen. Er bekam den Drang zu gehen, als das Wiesengras braun wurde und der Sommer sich neigte und der Winter nahte. Jetzt riefen die Krieger des Winters einen kalten Triumphruf aus und alles, was bleibt, stirbt und alles, was lebt, zieht los. Seht, wie die Gänse in Formation fliegen und vor dem Schnee davonrasen. Sie haben den Drang zu gehen und sie haben die Flügel, um zu gehen. Ich schüre das Feuer mit Holz und ziehe die Decken bis ans Kinn. Ich sperre den vagabundierenden Winter aus und stelle meine Wanderschaft ein. Ich möchte den Sommer zurückrufen und ihn nur noch einen Monat behalten. Aber er hat den Drang zu gehen, also muss er wohl gehen. Er hat den Drang zu gehen, wenn das Gras auf der Wiese braun wird und seine Herrschaft zusammenbricht und der Winter naht. Auch ich habe den Drang zu gehen, wenn das Gras auf der Wiese braun wird und der Sommer vergeht. I awoke today and found the frost perched on the town. It hovered in a frozen sky, then it gobbled summer down. When the sun turns traitor cold and all the trees are shivering in an aching row, I get the summer colored skin, and not another girl in town my darling's heart could win. But when the leaves fell on the ground and bully winds came around, pushed them face down in the snow, he got the urge for going, and I had to let Thank you. when the wind turned traitor cold, and all the trees are shivering in a naked row. I get the urge for going, but I never seem to go. And I get the urge for going. David Crosby und Graham Nash, die beide mit Joni Mitchell liiert waren, sie interpretierten den Joni Mitchell-Song Urge for Going schon 1971. Veröffentlicht wurde die Aufnahme aber erst im Boxset CSN von 1991. Ein weiterer Meilenstein-Song, A Case of You, stammt aus ihrem vierten Album Blue von 1971, das man als ihr vielleicht wichtigstes Meisterwerk bezeichnen könnte. In der Songgeschichte A Case of You, ein Fall für dich, verhandelt sie mit bissigem Witz das Ende ihrer damaligen Beziehung zu Graham Nash. Schon die erste Strophe setzt ein Ausrufezeichen. So prägnant, so pointiert, spöttisch sind die ersten Zeilen ausgefallen. Kurz bevor unsere Liebe verloren ging, sagtest du, ich bin so beständig wie ein Nordstern. Und ich sagte, beständig in der Dunkelheit? Wo ist das? Wenn du mich willst, ich bin in der Bar. Rums, das saß. Und weiter im Text. Auf der Rückseite eines Comic-Untersetzers im blauen Licht des Fernsehschirms zeichnete ich eine Karte von Kanada mit deinem Gesicht zweimal da hinein gezeichnet. Du bist in meinem Blut wie heiliger Wein. Du schmeckst so bitter und so süß. Oh, ich könnte eine ganze Kiste von dir trinken, Liebling. Und ich wäre immer noch auf den Beinen, ich stünde immer noch auf meinen Füßen. Ich bin eine einsame Malerin, lebe in einer Kiste voller Farben. Ich fürchte den Teufel und ich fühle mich zu denen hingezogen, die keine Angst haben. Ich erinnere mich an das eine Mal, als du zu mir sagtest, Liebe ist das Berühren von Seelen. Sicher hast du meine berührt, denn ein Teil von dir fließt in diesen Zeilen aus mir heraus. Ich traf eine Frau, sie hatte einen Mund wie deiner. Sie kannte dein Leben, sie kannte deine Teufel und deine Taten, und sie sagte: Geh zu ihm, bleib bei ihm, wenn du kannst, aber sei bereit zu bluten. Aber du bist doch in meinem Blut, du bist mein heiliger Wein, du bist so bitter und so süß, ich könnte eine ganze Kiste von dir trinken. Und ich wäre immer noch auf den Beinen und ich stünde immer noch auf meinen Füßen. Constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar, on the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada. I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touch mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Von der Folksong-Atmosphäre ihrer frühen vielgerühmten Alben der frühen 70er Jahre, Clouds, Ladies of the Canyon, Blue und For the Roses, verabschiedete sich Joni Mitchell in den 80er Jahren gänzlich, fast radikal. Waren ihre letzten fünf Alben der späten 70er Jahre von ihren Experimenten mit Jazzmusikern geprägt, so wechselte sie mit ihren drei folgenden Alben Wild Things Run Fast von 1982, Dog Eat Dog von 1985 und Chalk Mark in a Rainstorm von 1988 ins Lager des ambitionierten Pop mit Synthi-Sounds, Keyboards, Drumbeats und starker Bassbetonung, was viele ihrer Folkfans irritierte und verschreckte und etliche Kritiker die Nase rümpfen ließ. Aber die Songkompositionen waren nach wie vor exzellent und auch wenn ihr Produzent es mit Elektronik-Sounds in den Ohren auch von Joni Mitchell oftmals übertrieb, blieben diese drei Pop-Alben in ihrer DNA doch eindeutig und unverkennbar das Werk von Joni Mitchell. Und es reizte sie offenbar auch, sich mit der Klangästhetik jener Elektropop-Jahre zu beschäftigen. Ich persönlich halte ihr Album Chalk Mark in a Rainstorm für eines der besten Alben der 80er Jahre. Ein gutes Beispiel daraus ist ihr Song The Tea Leaf Prophecy Study War No More, der derzeit wieder besondere Aktualität hat. Der Text ist nicht immer leicht verständlich, aber von der Grundgeschichte her handelt der Song von Joni Mitchells Eltern, die sich während des Zweiten Weltkrieges kennenlernten und deren Verbindung von einer Wahrsagerin vorhergesagt wurde, daher der Titel Die Prophezeiung der Teeblätter. Der Text beschreibt die wechselnden Jahreszeiten und häuslichen Routinen. Die Mutter, hier Molly McGee genannt, sie bepflanzt ihren Garten im Frühling, während ihr Ehemann im Winter den Schnee schaufelt. Diesem fast spießigen Alltag setzt der Text den Wahnsinn, die Verwüstung und die Sinnlosigkeit des Krieges gegenüber. Im Text heißt es: Legt die Waffen nieder, studiert nicht mehr den Krieg, legt die Waffen jetzt nieder. Die Wochenschauen erschütterten die Nazis, die Wehrfähigen wurden weggeschickt, legt die Waffen nieder. Molly McGee lässt sich ihre Teeblätter deuten. In einem Monat bist du verheiratet, sagen sie. Ach, diese Teeblätter sind verrückt. Sieh dir diese Stadt doch an. Es gibt hier keine Männer mehr, nur gebrechliche alte Knaben und Babys. Aus heiterem Himmel, einfach so, kommt auf der Durchreise ein junger Fliegerfeldwebel auf zweiwöchigen Urlaub und sagt, Molly McGee, niemand sonst wird es tun. Und besiegelt die Prophezeiung des Teeblattes. Diese Nächte sind stark und weich, private Leidenschaften und geheime Stürme. Nichts an ihm reizt sie, doch er sieht so süß aus in seiner Uniform. Aber der Sommer ist nur ein kurzes Niesen in einem langen, langen kalten Winter. Hiroshima kann nicht verziehen werden. Hab keine Kinder, wenn du groß bist, denn diese Welt ist zerbrochen. Die Weisen trauern, die Narren scherzen. Ach, was macht das schon? Die Wäsche muss gebügelt und das Feuer geschürt werden. Sie pflanzt ihren Garten im Frühling. Er schaufelt den Schnee im Winter. Sie sagt, ich gehe hier weg. Aber sie geht nicht. Sie bleiben lange auf und schauen die Johnny Carson Show. Sie sagt, ich gehe. Aber sie bleibt. She plants her garden in the spring. Lay down your heart. Noch ein letzter Song, ein letzter starker Text, wo doch so viele folgen müssten hier im Kramladen mit Volker Rebell zum 80. Geburtstag von Joni Mitchell. Zumindest noch ein Ausschnitt ist zu hören von The Three Great Stimulants aus dem Album Dog Eat Dog. Ich hob die Morgenzeitung vom Boden auf, sie war voll von den kleinen Kriegen anderer Leute. Hätten sie nicht gerne ihren Frieden? Werden wir uns nicht langweilen? Und wir riefen nach den drei großen Stimulantien der erschöpften Menschen. Künstlichkeit, Grausamkeit und Unschuld. List und Unschuld. Nie rollten Panzer durch diese Straßen. Und das Dröhnen der Flugzeuge in der Nacht hat mich nie erschreckt. Ich habe die Stunden und die Gesellschaft, die ich will. Und wir rufen nach den drei großen Stimulantien der erschöpften Menschen. Künstlichkeit, Brutalität und Unschuld. Und tief in der Nacht finden uns unsere Begierden. Sie befreien uns und sie machen uns blind. Tief in der Nacht, während Verrückte irgendwo sitzen und Bomben bauen und andere Gesetze und Gitter machen. Sie wollen uns die Freiheit nehmen. Ich sah einen kleinen Anwalt in der U-Bahn. Er sagte, es ist jetzt so einfach, jeder kann klagen. Ich zeige euch, wie ihr aus eurem kleinen Ärger Profit schlagen könnt. Ruft nach den drei großen Stimulantien des erschöpften Menschen. List, Brutalität und Unschuld. Letzte Nacht träumte ich. Ich sah den Planeten flackern. Große Wälder fielen wie Büffel. Alles wurde kränker. Und bis zum bitteren Ende kämpften die Großen. Und sie riefen nach den drei großen Genussmitteln der Erschöpften. Künstlichkeit, Grausamkeit und Unschuld. List und Unschuld. Oh, diese Zeiten, die sich ändern. Sie verändern die Herzen der Menschen. Diese wechselnden Zeiten. Diese unruhigen Zeiten. we call for the three great stimulants of the exhausted ones. Out of fear, brutality, and innocence. Out of this and Hi, ihr hört Byte FM. Ich bin Markus Schaper und moderiere die Sendung 60 Minutes. Byte FM finanziert sich durch den Verein Freunde von Byte FM, also durch Hörerinnen und Hörer wie euch. Euer Mitgliedsbeitrag macht möglich, dass Byte FM senden kann. 60 Euro pro Jahr, ermäßigt sogar nur 40. Wenn ihr noch kein Mitglied seid, werdet doch gern Freundin oder Freund. Geht einfach auf die Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde. Ohne euch kein Byte FM. Dankeschön, wir hören uns.